Und dies sind ihre Familienhäupter, samt den in ihrem Geschlechte Verzeichneten, die unter der Regierung des Königs Artasaster mit mir aus Babel heraufzogen. Von den Nachkommen des Pinehas, Gersom. Von den Nachkommen Itamas, Daniel. Von den Nachkommen Davids, Hattus, der Sohn Sechanias. Von den Nachkommen Pareus, Sacharja, und mit ihm verzeichnet an Mannspersonen 150. Von den Nachkommen Pahat Moabs, El Jehoenai, der Sohn Serajas, und mit ihm 200 Mannspersonen. Von den Nachkommen Sattus, Sechanja, der Sohn Jehasils, und mit ihm 300 Mannspersonen. Von den Nachkommen Adins, Ebed, der Sohn Jonathans, und mit ihm 50 Mannspersonen. Von den Nachkommen Elams, Jesaja, der Sohn Ataljas, und mit ihm 70 Mannspersonen. Von den Nachkommen Sephatjas, Sebadia, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 Mannspersonen. Von den Nachkommen Joabs, Obadja, der Sohn Jehils, und mit ihm 218 Mannspersonen. Von den Nachkommen Banes, Selomit, der Sohn Josefjas, und mit ihm 160 Mannspersonen. Von den Nachkommen Bebais, Sacharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Mannspersonen. Von den Nachkommen Asgats, Johanan, der Sohn Hakatans, und mit ihm 110 Mannspersonen. Von den Nachkommen Adonikams, Spätlinge, und zwar mit Namen, Eliphelet, Jael und Semaja, und mit ihnen 60 Mannspersonen. Von den Nachkommen Bigeweis, Utai und Sabut, und mit ihnen 70 Mannspersonen. Und ich versammelte sie an dem Flusse, der nach Ahava hinfließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Als ich aber das Volk und die Priester näher in Augenschein nahm, fand ich keinen von den Leviten dort. Da entsandte ich Elisa, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Sacharja und Mesolam, sämtlich Häupter, und Jojarib und Elnathan, beides Lehrer, und beorderte sie an Iddo, das Haupt, in der Ortschaft Kasifja und legte ihnen in den Mund, was sie Iddo, seinen Brüdern und den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifja wörtlich ausrichten sollten, um uns Diener für den Tempel unseres Gottes zuzuführen. Und da die Hand unseres Gottes gnädig über uns waltete, brachten sie uns einen einsichtigen Mann von den Nachkommen Mahilis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, und zwar Serepja mit seinen Söhnen und Brüdern, zusammen 18, und Hosapja und mit ihm Jesaja von den Nachkommen Meraris, seine Brüder und ihre Söhne, zusammen 20, und von den Tempeldienern, die David und seine Obersten zur Bedienung der Leviten hergegeben hatten, 220 Tempeldiener, sie alle sind mit Namen angegeben. Und ich ließ dort am Flusse Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gotte demütigten, um glückliche Reise für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe von ihm zu erbitten. Denn ich schämte mich, vom Könige Heeresmacht und Reiter zu verlangen, damit sie uns auf dem Wege vor Feinden schützten. Denn wir hatten dem Könige gesagt, unseres Gottes Hand waltet über allen, die ihn suchen, zu ihrem Besten, aber sein machtvoller Zorn wendet sich gegen alle, die von ihm abfallen. Und so fasteten wir und baten unseren Gott dieserhalb um Erhörung, und er ließ sich von uns erbitten. Hierauf erwählte ich 12 aus den Obersten der Priester und Serepja, Hasabja und mit ihnen 10 von ihren Brüdern, und wog ihnen das Silber und das Gold und die Gefäße dar, die Weihgeschenke für den Tempel unseres Gottes, die der König und seine Räte und seine Obersten und alle Israeliten, die sich dort befanden, gestiftet hatten. Und so wog ich ihnen in ihre Hände dar, 650 Talente Silber, 100 silberne Gefäße im Werte von Talenten, an Gold, 100 Talente, dazu 20 goldene Becher im Werte von 1000 Drachmen und 2 Gefäße von feinem, goldglänzendem Erz, so kostbar wie Gold. Und ich sprach zu ihnen, ihr seid Jahwe heilig, und die Geräte sind heilig, und das Silber und das Gold sind eine freiwillige Spende für Jahwe, den Gott eurer Väter. So verwahrt es denn sorgsam, bis ihr es vor den Obersten der Priester und der Leviten und den Familienobersten Israels in Jerusalem, in die Zellen des Tempels Jahwes darweckt. Da übernahmen die Priester und die Leviten das Silber und das Gold und die Gefäße nach dem Gewicht, um es nach Jerusalem, zum Tempel unseres Gottes zu bringen. Da brachen wir auf vom Flusse Ahava am 12. Tage des 1. Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes waltete über uns, so dass er uns aus der Gewalt der Feinde und Wegelagerer errettete. Und so gelangten wir nach Jerusalem und verweilten dort 3 Tage. Am vierten Tag aber wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Tempel unseres Gottes dargewogen in die Hände des Priesters Meremot, des Sohnes Urias, und bei ihm war Eliasar, der Sohn Pinehas, und diesen wieder waren zugesellt die Leviten Josabat, der Sohn Jesuas, und Noadia, der Sohn Binui, insgesamt nach Zahl und Gewicht dargewogen, und das gesamte Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Die aus der Gefangenschaft Angelangten brachten dem Gott Israels Brandopfer dar, 12 Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, 12 Böcke zum Sündopfer, alles als Brandopfer für Jahwe. Und sie übergaben die Verordnungen des Königs an die königlichen Satrapen und die Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, und sie unterstützen das Volk und den Tempel Gottes.